Eine Veranstaltung zum 15. Jahrestag der Benennung der Kim-Jong-il-Klasse in der Lehrhochschule Gorwang-Irdene in der Mongolei fand am 21. Januar im Koreanischen Freundschafts- und Kulturzentrum in der Mongolei statt. An der Veranstaltung nahmen teil der Rektor und die Lehrer der Lehrhochschule der Mongolei und die Mitarbeiter der DVJK-Botschaft und des Koreanischen Freundschafts- und Kulturzentrums in der Mongolei. Der Rektor der Lehrhochschule betonte, seit Benennung der Kim-Jong-il-Klasse an seine Hochschule hätten alle Lehrer und Studenten in den vergangenen 15 Jahren immer mit dem koreanischen Volk Freude und Leid geteilt. Er werde sich dafür anstrengen, dass die Studenten der Kim-Jong-il-Klasse mit dem großen Stolz auf allen Seiten vorbildlich seien und zukünftigen zuverlässigen Teilen der Mongolei werden. Die Teilnehmer sahen sich den koreanischen Film »Die Kinderklinik Ongyu« an.